Music Turntable Days 2004 Festival Radio. Thank you. Turntable Days, Festival Radio. Live im gläsernen Sputnik-Studio. Thank you. Dosis, gib dann ganze Dosis. dein System. Speichert sie die Energie und hebt sie dann für schlechte Zeiten auf. Mann, was so eine Batterie kann, kannst du doch auch. Der Sputnik Picturizer. Eure Partybilder auf sputnik.de. Fall in love with you. Feeling love.

good to heaven as a friend.